Erster König Ahas regierte in Juda. König Rezin aus Aram kam. König Peka aus Israel kam auch. Sie wollten Jerusalem angreifen. Aber sie konnten nicht gegen Jerusalem kämpfen. Zweiter Mann sagte König Ahas, die Aramäer sind in Ephraim. König Ahas und sein Volk hatten große Angst. Ihre Herzen zitterten wie Bäume im Wind. Dritter der Herr sprach zu Jesaja. Er sagte, geh zu König Ahas. Nimm deinen Sohn Sirjasub mit. Geh zum Ende der Wasserleitung. Sie ist beim oberen Teich. Sie ist an der Straße beim Wokerfeld. Vierter sag ihm, sei vorsichtig und bleib ruhig. Hab keine Angst. Verlier nicht den Mut. Diese zwei Könige sind wie rauchendes Holz. Rezin und die Aramäer sind wütend. Peka, Remalias Sohn, ist auch wütend. Fünfter Aram, Ephraim und Peka planen Böses gegen dich. Sie haben einen schlechten Plan. Sechster sie sagen, wir wollen Juda angreifen. Wir wollen sie erschrecken. Wir wollen das Land nehmen. Wir wollen Tabi als Sohn dort zum König machen. Siebter aber der Herr Gott sagt, das wird nicht geschehen. Es wird nicht wahr werden. Achtes Damaskus ist die Hauptstadt von Aram. Rezin ist der Führer von Damaskus. In 65 Jahren wird Ephraim zerstört. Es wird kein Volk mehr sein. Neunter Samaria ist die Hauptstadt von Ephraim. Peka, Remalias Sohn, ist der Führer von Samaria. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht bestehen. Zehnter der Herr sprach wieder zu König Ahas. Elfter bitte den Herrn, deinen Gott, um ein Zeichen. Bitte um ein Zeichen von tief unten. Oder bitte um ein Zeichen von hoch oben. Zwölfter aber König Ahas antwortete, ich will nicht bitten. Ich will den Herrn nicht prüfen. Dreizehnter da sagte Jesaja, hört, Haus David. Ist es nicht genug, Menschen zu ermüden? Wollt ihr auch meinen Gott ermüden? Vierzehnter darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Eine junge Frau wird schwanger werden. Sie wird einen Sohn gebären. Sie wird ihn Immanuel nennen. Fünfzehnter er wird Quark und Honig essen. Er wird dies essen, bis er lernt. Er wird lernen, Böses abzulehnen. Er wird lernen, Gutes zu wählen. Sechzehnter bevor der Junge dies lernt, wird das Land leer sein. Das Land der zwei Könige, die du fürchtest. Es wird leer sein. Siebzehnter der Herr wird Tage über dich bringen. Er wird sie über dein Volk und dein Haus bringen. Solche Tage gab es nicht, seit Ephraim Juda verließ. Er wird den König von Assyrien bringen. Achtzehnter an diesem Tag wird der Herr rufen. Er wird die Fliegen aus Ägypten rufen. Er wird die Bienen aus Assyrien rufen. Neunzehnter sie werden alle kommen. Sie werden sich in den Tälern niederlassen. Sie werden sich in den Felsspalten niederlassen. Sie werden sich in allen Dornbüschen niederlassen. Sie werden sich auf allen Weiden niederlassen. Zwanzigster an diesem Tag wird der Herr ein Rasiermesser benutzen. Er wird den König von Assyrien als Rasiermesser benutzen. Dieses Rasiermesser kommt vom Euphrat. Es wird Kopf- und Körperhaare rasieren. Es wird auch den Bart abrasieren. 21. An diesem Tag wird ein Mann eine junge Kuh halten. Er wird auch zwei kleine Tiere halten. 22. Die Tiere werden viel Milch geben. Er wird von Quark leben. Jeder, der im Land übrig ist, wird Quark und Honig essen. 23. An diesem Tag werden Orte mit vielen Weinreben sich ändern. 1000 Weinreben, 1000 Silbermünzen wert. Sie werden zu Dornen und Büschen. 24. Die Leute werden mit Pfeil und Bogen dorthin gehen. Dornen und Büsche werden überall im Land sein. 25. Die Leute arbeiten jetzt mit Hacken auf den Bergen. Aber dann wird niemand dorthin gehen. Sie werden Angst vor Dornen und Büschen haben. Sie werden Kühe dorthin schicken. Sie werden Schafe dort laufen lassen.